Genosse Kim Jong-un, Vorsitzender der Partei der Arbeit Koreas, erster Vorsitzender des Verteidigungskomitees der Demokratischen Volksrepublik Korea und Oberbefehlshaber der koreanischen Volksarmee, besuchte die neu gebaute Kimchi-Fabrik Ryugyong. Dabei wurde er begleitet von den leitenden Funktionären der Partei und Armee und betonte Folgendes. An dem Ort, wo sich die Gemüseproduktionsbasen konzentriert befinden, sei die Kimchi-Fabrik Ryugyong gebaut worden, sodass noch ein Hinweis von dem Präsidenten Kim Il-sung und dem Feldherrn Kim Jong-il auf die Industrialisierung der Kimchi-Produktion verwirklicht worden sei. Beim Rundgang durch die Fabrik machte sich Kim Jong-un mit den technischen Besonderheiten der Produktionsprozesse und Anlagen konkret vertraut. Die Funktionäre, Wissenschaftler und Techniker des betreffenden Bereiches hätten, so fuhr er fort, die Modernisierung, Mechanisierung und Automatisierung aller Produktionsprozesse unter anderem für Verarbeitung, Gärung und Reifung in hohem Niveau realisiert. Die Prozesse für Zubereitung des Ganzkohl-Kimchi, der marinierten gewürzten Lettichwürfel und des eingesalzten Gemüses seien voll mit einheimischen modernen Anlagen versehen, welche koreanische Wissenschaftler und Techniker entworfen und selbst gebaut hätten. Es seien viele Erfolge auch bei der Durchsetzung des Parteikurses auf Produktion gestützt auf einheimische Rohstoffe und Technik erzielt worden. Die Kimchi-Fabrik Ryugyong als Muster- und Normeinheit der Industrialisierung der Kimchi-Produktion in unserem Land zu gestalten, dies sei die Absicht der Partei, so hob Kim Jong-un hervor und gab dafür einen wertvollen Hinweis. Weiter sagte er wie folgt, man soll die Arbeitsgänge der Fabrik noch rationeller aufstellen und das Lüftungssystem gut einrichten, somit die hygienische Sicherheit am Produktionsort konsequent gewährleisten. Verschiedene Kimchi-Sorten aus der Fabrik sollen zu nachgefragten populären Speisen für das Volk werden. So soll man die Produktionsregeln wie die Mischungsrate von unterschiedlichen Rohstoffen, die Reifungszeit usw. so strikt einhalten und die Verwissenschaftlichung und Normalisierung der Kimchi-Zubereitung auf hohem Niveau realisieren und das Verantwortungsbewusstsein und die technische Qualifikation der Beschäftigten der Fabrik unablässig erhöhen. Der Geschmack und Geruch sowie die Farbe Kimchi sind von wichtiger Bedeutung. Dementsprechend soll man sowohl das Gemüse für Winterkimchi als auch Gewürzrohstoffe richtig wählen und von den Rohstofflieferanten die konsequente Sicherung hoher Qualität verlangen. Auf der Basis der Erfahrung des Baus dieser Fabrik sollen zukünftig in allen Bezirken moderne Kimchi-Betriebe entstehen. Kimchi zählt zu den beliebtesten Nationalspeisen der Koreaner und ist weltweit als eines der 5 gesunden Gerichte bekannt. In der Kimchi-Fabrik Ryugyong soll man Kimchi mit der industriellen Methode noch köstlicher zubereiten als das aus den Familien, sodass es sich immer großer Beliebtheit des Volkes erfreut und zum weltbesten Gericht wird. Genosse Kim Jong-un gab seiner Erwartung und Überzeugung Ausdruck, dass die Funktionäre und Belegschaft der Fabrik verschiedene frische Kimchi-Sorten, die den eigenen Geschmack der traditionellen Speisen und den hohen Nährwert haben, in größerer Menge herstellen, mit denen die Handels- und Dienstleistungseinrichtungen und Bewohner der Stadt Pyongyang versorgen und so aktiven Beitrag zur besseren Ernährung der Bevölkerung leisten werden.